Cartoon Sechser Hau begannen sie einen eigenen Zyklus mit Sitz in Tanschulukmul, beim letzten aufgeworfenen Erdhügel. Als dieser Zyklus im folgenden Cartoon 8 Ahau gut 250 Jahre später zu Ende ging, lebten sie unter dem Regenten Kanek um den See von Tayasal und hatten auf einer Insel im See ihre Hauptstadt gebaut. Sie rechneten sich aus, mit Beginn ihres neuen Zyklus im Cartoon 6 Ahau sei für sie die Zeit gekommen, in den Christenglauben einzudringen. Das wäre im Jahre 1697 gewesen. Zwei Jahre früher schickten sie eine Gesandtschaft nach Mérida und baten die Spanier, ihnen zur gegebenen Zeit geistliche Männer zu ihrer christlichen Unterweisung zu schicken. Die Spanier kamen zu früh und trafen auf hartnäckigen Widerstand, der erst mit der physischen Ausrottung der Petén Itzá im Jahr 1697 endete. So war, wenn auch anders als sie dachten, ihre Prophezeiung in Erfüllung gegangen. Im vorangegangenen Cartoon 8 Ahau war nach dem Auszug der Petén Itzá der Zwist zwischen den Shio und den verbliebenen Itzá von Chichén offen ausgebrochen. Als die Itzá den Anspruch Izamals auf den Sitz des Cartoon 6 Ahau unterstützten, erklärten die Shio kurzerhand Ichgain Siu zum Sitz des Cartoon 6 Ahau und zum Sitz ihres neu beginnenden Zyklus. Unak Kehl, Regent von Uxmal, überfällt Mayapan. Der Itzá-Vertreter der Liga wird abgesetzt und im heiligen Cenote von Chichén ersäuft. Eine Delegation von Itzá-Priestern auf dem Weg nach Izamal zu deren Unterstützung wird abgefangen und umgebracht. Die Uneinigkeit griff jetzt auf das ganze Land über. Immer mehr Städte beanspruchten, Sitz des Cartoon 6 Ahau zu sein. 7 Städte machten einander den Sitz des Cartoon 4 Ahau streitig. Vom Gezänk der herrschenden Regenten betroffen, zieht das Volk der Maya-Bauern in die Wälder und verweigert Tribut. Schafft sich zum Schutz vor gewaltsamer Tributeintreibung militärische Organisationen in Form von Bauernmilizen. Mit Namen wie Ameisen, sehr viel Stinktiere, hängende Hasen, Schwarzdrosseln und ähnliches. Sie spielen bis ins 17. Jahrhundert bei allen Unruhen und Auseinandersetzungen ihre Rolle. Cartoon 6 Ahau war der Bau der letzten Pyramide. Cartoon 4 Ahau wurden die Mauern von Mayapan geschleift und die Stadt wurde zerstört. Gegen Ende des Cartoon 4 Ahau macht der Sonnenpriester Ahau Petsch, Fürst Zecke, eine Voraussage für das Eintreffen der Offenbarung des wahren Gottes in naher Zukunft. Cartoon 4 Ahau schließt im Jahre 1500. Cartoon 2 Ahau, 1500 bis 1520. Die Mitteilungen der Bücher des Chilambalam in diesem Cartoon sind spärlich. Die von Tisimin und Schumayel resümieren lakonisch: halbwegs war die Speise, halbwegs war das Wasser. In der allgemeinen Chronik, die bis Mitte des 16. Jahrhunderts reicht, findet sich etwas mehr. Mit einem gewaltigen Hurrikan und Feuer habe es begonnen, im 15. und 16. Jahr eine große Seuche. 1508, Díaz de Solís und Yáñez Vicente Pinzón auf Suche nach einer Ost-West-Passage ohne Land anzusteuern. 1511, Schiffbruch einer Karavelle bei den Kaimaninseln, 20 retten sich in einem Boot ohne Ruder und Segel. Bei Ekap finden Maya das Boot der Fremden mit 13 Überlebenden, halbtot vor Durst und Hunger. 2 von ihnen überleben bei den Maya: Jerónimo de Aguilar aus Ecija, Diakon als Sklave, Gonzalo Guerrero aus Palos, einfacher Seemann, als Maya und Kriegsführer beim Kaziken von Chetumal. 1513. Ponce de Leon auf der Suche nach der sagenhaften Insel Bimini mit dem Brunnen der ewigen Jugend. Stippvisite an der Nordwestküste der Halbinsel ohne Berührung mit den Eingeborenen. 1517. Francisco Hernández de Córdoba auf der Suche nach Indianersklaven für die Minen in Kuba. Landung auf der Isla de las Mujeres an der Nordostspitze von Yucatan. Gehen an Land bei Cap Catoche und sehen E-Cap, das sie Gran Cairo nennen. Werden in einen Hinterhalt gelockt, aber siegen. Umfahren die Halbinsel in Richtung Norden, gehen bei Campeche an Land, werden vertrieben. Gehen bei Champoton an Land, werden vertrieben. Die Hälfte der Spanier tot, alle schwer verwundet. 1518, Juan de Grijalva. Francisco de Montejo mit dabei, landen auf Cozumel, finden die Siedlungen verlassen, erkunden die Ostküste nach Süden und sehen große Städte. So groß, dass uns die Stadt Sevilla nicht mächtiger und schöner erschienen wäre. Folgen dann Cordovas Route, schlagen die Maya bei Campeche, aber finden die Stadt verlassen. Fahren dann nach Tabasco und weiter nach Norden und erfahren vom Reich Mexiko. 1519, Hernán Cortés. Montejo wieder dabei. Finden auf Cozumel die Siedlungen wieder verlassen, aber knüpfen freundliche Kontakte zu Nahum Pat, dem Kaziken der Insel. Aguilar wird von Cortés freigekauft. Guerrero geht auf das Angebot nicht ein. Cortés geht in Yucatan nicht wieder an Land.